Black Hyacinth. Schwarze Hyazinthe. Kriminalhörspiel von Friedrich Bestenreiner. Was ist das für ein Parfum, das Sie da benutzen, Maurice? Es ist im Handel nicht erhältlich. Ich habe es selbst kreiert. Interessant. Sind Sie Parfümeur? Nein, Chemiker. Der Duftstoff war Gegenstand meiner Doktorarbeit. Ah, und? Hat er schon einen Namen? Ja. Isopropanparabutylhexabenzol-2,3-Sulfonamid-Phenolester. Oh mein Gott. Aber der Duft ist faszinierend. Er ist verwegen, gefährlich, morbid. Ein Hauch von Todessehnsucht geht von ihm aus. Wie der süchtig machende Rauch einer Zigarette. Feuillement. Ja? Ja, genau das ist es. Er erinnert mich an eine Blume. Sie ist weiß, aber dem Duft ihres Parfums entsprechend, der aus der Tiefe, aus der Nacht zu kommen scheint, müsste sie eher schwarz sein. Jetzt sagen Sie nur noch Baudelaire. Genau, ja, Baudelaire. Natürlich, eine Blume des Bösen, dieses unwiderstehlich Bösen. Wunderbar. Einen solchen Namen sollt ihr Parfum tragen. Schwarze Hyazinthe. Oh, oh ja, ja, das ist es. Schwarze Hyazinthe. Black Hyacinth. Das ist fantastisch. Schmetterlingseffekt. Chaos. Wenn in Peking ein Schmetterling mit dem Flügel schlägt, gibt es 3 Monate später in Chicago einen Blizzard. Es war nicht zu ahnen und ich weiß es auch heute noch nicht, welcher Schmetterling wann und wo mit dem Flügel geschlagen hatte und jenes Chaos verursachte, das mich zu diesem Treffen gelangen ließ, in dessen Verlauf jenes Ereignis stattfand, das alle meine guten Vorsätze, sollten denn je welche bestanden haben, auslöschte. Wie eine Datei aus dem Computer, wenn man die falsche Taste drückt. Und man weiß ja, wie verflucht leicht es ist, falsche Tasten zu drücken. Diese Taste, beziehungsweise dieses Ereignis, nannte sich... Melody. Fragen Sie mich nicht, warum, aber sagen Sie einfach Melody zu mir. Das Ereignis, Melody mit Worten zu beschreiben, entzieht sich jeder Möglichkeit. Eine Begegnung dieser Art gibt es, wenn überhaupt, in jedem Leben nur ein einziges Mal. Die Begegnung mit dem unlösbaren Rätsel des Charmes, der Anmut, dem Mysterium des Kraftfeldes einer Persönlichkeit, das sie umgibt und von ihr ausstrahlt. Ich hatte mich in Melody verliebt. Verliebt? Ja, verliebt. Niemand weiß zwar, was Liebe wirklich ist. Kein Pfarrer, kein Psychologe, kein Philosoph. Ich glaube, es ist ganz einfach. Wenn man immerzu an einen Menschen denken muss, Tag aus, Tag ein, stündlich, bei jedem Herzschlag. Das muss dann doch wohl Liebe sein. Oder Hass. Das war Melody und ihre Art, die Dinge zu sehen. Aber ich hatte mich eben in sie verliebt. Und in ihre Art, die Dinge zu sehen. Melody war zum Objekt meiner obsessiven Vorstellungen geworden. Ich hatte bald erfahren, dass dieses Objekt aus einer wahren und einer falschen Seite bestand. Sie ließ sich Melody nennen, obwohl das natürlich nicht ihr wahrer Name war. Ihre einzige wahre Seite bestand aus dem Ogu ihres lasziven Charmes, mit dem sie ihre Mitwelt in Geiselhaft nahm, und vor allem mich. Alles andere an ihr war die andere Seite. Melody konnte am bezauberndsten sein, am verführerischsten, wenn sie log. Aber natürlich nannte sie es nicht Lügen. Das ist einfach meine Art, die Wirklichkeit zu interpretieren. Meistens kulminierte ihr Hang, die Wirklichkeit zu interpretieren, in einer erdbebenartigen Auseinandersetzung zwischen uns beiden und endete in letzter Konsequenz dort, wo alle unsere Auseinandersetzungen ihr Ende fanden, im Bett. Bald stellte sich heraus, dass wir gewisse gemeinsame Interessen hatten. Keine höheren, ganz im Gegenteil. In den Augen der biederen Denkungsart ziemlich niedrigstehende sogar. nämlich Geld. Viel Geld. Mörderisch viel Geld. Ich bin zwar verheiratet, sagte Melody. Die Vokabel zwar schien mir interessante Perspektiven zu eröffnen. Ich bin zwar verheiratet und das erst seit kurzem, aber dein Gedanke gefällt mir. Der Gedanke, der Melodies Gefallen erregte an ihrem ersten Abend, betraf Chamonix. Ich hatte vorgehabt, dort meinen Winterurlaub zu verbringen. Wenn du den Zeitraum deiner Reise so gestalten könntest, dass er mit meiner Modenschau zusammenfällt. Natürlich fielen Sport und Modenschau zusammen. Und natürlich wurde es ein hinreißender Winterurlaub. Das Skifahren war herrlich, das Après-Ski noch herrlicher und außerdem ist es immer wunderbar, für eine Frau einen Heiratsantrag zu bekommen. Tja, da sind wir uns wohl alle gleich. Der Sachverhalt ist nur der, dass ich ja schon verheiratet bin. Aber du liegst in meinem Bett und nicht in dem deines Mannes. Zur Zeit. Was ist denn das für einer, dein Mann? Eine ziemlich respektable Persönlichkeit. Hast du schon mal was von der Helios Pharma AG gehört? Aha. Und er? Ist der Chef? Er ist also nicht mehr der Jüngste. Oh Gott. Oh ja. Aber dafür habe ich ja jetzt dich. Ich finde, das ist doch ein ganz guter Deal, oder? Ich möchte dich aber ganz haben. Eine Familie gründen. Freunde einladen, Partys geben. Auf dich stolz sein. Oh, Maurice. Wo hast du denn das her? Liest du vielleicht Groschenromane? Natürlich war ich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Auch was meine eigenen Vorlieben betraf, nach nichts stand mein Sinn weniger als nach dem Gebrüll der halslosen Ungeheuer, nach dem Leimgeruch versabberter Milch und dem Gestank vollgeschissener Windeln. Im Allgemeinen strecken Frauen vor Ideen dieser Art die Waffen. Bei Melody allerdings schlug das Manöver total fehl. Tatsache war, dass ich Melody besitzen wollte. Ganz besitzen. Ich will dich ganz. Und nicht nur den Spaß, einem alten Trottel ab und an Hörner aufzusetzen. Was verdient denn so ein frisch gebackener Doktor an der Universität? Du hast ihn also des Geldes wegen geheiratet. Maurice, ganz gegen meine sonstige Gewohnheit möchte ich jetzt mal nicht lügen. Ich bin als Hostess an ihn gekommen. Was? Er hat mich gebucht. Er hat dich gebucht? Ja, ich sag das nur, damit du weißt, mit was für einer du es zu tun hast. Darauf sollten wir direkt noch eine Flasche trinken, wie. Und darauf, dass ich dich trotz allem liebe. Ich nehme dich, wie du bist. Und warst. Weißt du, dieser Duftstoff, den du da entwickelt hast, der hat ja eine erstaunlich erotisierende Wirkung. Wirklich? Ich weiß, ich weiß. Allerdings gegen den aphrodisierenden Effekt des Geldes kann man alle Duftstoffe dieser Welt vergessen. Ist doch so, oder? Das Leben ist grausam, Maurice. Die Affäre mit Melody war nur die eine Wahrheit. Die andere hörte auf den Namen Christine und verhielt sich zur ersten genau umgekehrt. Zwar hatten Christine und ich dieselben Interessen, nämlich zu heiraten. Der Unterschied war nur, dass Christine mich, nicht aber ich Christine heiraten wollte, seit es Melody gab. Ein weiterer Unterschied bestand darin, dass Christine sich aus reiner und hingebungsvoller Liebe in den Besitz meiner Person zu setzen bestrebt war, während mein Streben nach Melody noch eine andere Dimension hatte. Ihre brisante Chemie aus Charme, Sex und besagter anderer Dimension war einfach unwiderstehlich und unwiederholbar. Ich wusste, dass eine zweite solche Lebensbegegnung dem Wahrscheinlichkeitsgrad des Zusammenstoßes zweier Himmelskörper unterlag, also praktisch gleich null war. Die Butyrgruppe steht in Paarstellung. Sollte aber ein Auto stehen. So klug bin ich selber. Christine war meine Kommilitonin. Unsere Doktorarbeiten korrespondierten miteinander. Jetzt arbeiteten wir auf unsere Habilitierung hin. Und du? Ich habe den Eindruck, du nimmst in letzter Zeit auch eine Art Paarstellung zu mir ein. Was ist mit dir, Maurice? Sag mir die Wahrheit. Der Professor möchte dich übrigens sprechen. Herrin. Wer sonst? Sie haben sich da auf ein Gebiet gewagt, lieber Doktor, auf dem es eine Menge Glatteis gibt. Sie kennen die Arbeiten von Amour über die Wahrnehmung von Gerüchen? Molecular Basis of Odor, Illinois, 1970? Was haben Sie vor, Professor? Wollen Sie mich examinieren? Nur ein Fachgespräch unter Kollegen, nichts weiter. Schwefelwasserstoff in normaler Konzentration riecht nach faulen Eiern, in hoher Verdünnung nach Schweinebraten, in höchster Konzentration nach Orangen. Die Geruchsempfindung hängt nicht eindeutig von der chemischen Zusammensetzung des Geruchsstoffes ab. Nehmen wir mal das Mercaptan, eine organische Quecksilberverbindung. Ihr berühmtes Vorlesungsexperiment, das Sie jedes Jahr im Sommersemester präsentieren, wenn es heiß ist. Ja, darauf freue ich mich jedes Mal. Alle Hörsaalfenster zu und dann eine kräftige Prise Mercaptan verstreut. Stinkt ja wirklich erbärmlich. Aber nur 10 bis 15 Minuten lang, dann fängt es an zu riechen. Immer besser zu riechen und am Ende der Vorlesung bedauern die Studenten den Hörsaal und diesen herrlichen Duft verlassen zu müssen. Das ist ein klassischer Fall von Geruchsumstimmung. Kommen wir auf Amour zurück. Molecular Basis of Odor, Illinois, 1970. Die olfaktorische Erregung hängt physikalisch betrachtet von der Molekülgestalt ab. Das heißt, vom Profil der elektrischen Ladungen, von denen das Molekül umgeben ist. Ja, ja, Amours Schloss-Schlüssel-Theorie. Das Ladungsprofil passt wie ein Schlüssel in das elektrostatische Schloss des spezifischen Geruchssensors und erregt ihn. Für einen Schlüssel ist es unerheblich, aus welchem Material er gefertigt ist. Eisen, Messing, Aluminium oder was sonst. Hauptsache ist seine Gestalt. Bei den Geruchsstoffen verhält es sich ebenso. Und bei den Neurotransmittern wie den Endorphinen auch. Den Gegenstücken des Heroins und anderer Suchtstoffe. Das ist nämlich der springende Punkt, Doktor, weswegen wir jetzt dieses Gespräch führen. Ja. Sehen Sie sich einmal diese Grafik an. Das Ladungsrelief des Enkephalins. Und das hier? Ist praktisch das Gleiche. Dies ist das Ladungsrelief Ihres Isopropan-Parabutylhexabenzol-2-3-Sulfonamid-Phenolesters. Allerdings nur eines Teiles desselben. Erstaunlich. Erstaunlich? Bedauerlich, lieber Doktor. Es bedeutet nämlich nichts Geringeres, als dass Ihr Parfum eine ähnliche Wirkung haben muss wie Heroin. Also ein Suchtgift ist. Mit einem betörenden Duft allerdings, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Schade. Aber Heroin ist praktisch geruchlos. Ich sagte eines Teiles desselben. Der Duft Ihres Parfums hängt an einer heroinartigen Radikalgruppe, vollkommen geruch- und geschmacklos. Ohne diese ist der Duftstoff nicht stabil, wird sofort oxidiert. Hingegen ist die enkephaloide Gruppe stabil, auch ohne Ihr Parfum. Die Giftigkeit Ihres Parfums ist also die Bedingung für dessen Existenz. Ja, ja, lieber Doktor, das Leben ist grausam. Und jetzt? Aus der Traum. Nicht wahr sein. Schau dir die Grafik an. Herdan hat jede weitere Arbeit an Black Hyacinth untersagt, droht mit dem Suchtgiftdezernat und mit dem Staatsanwalt. Wer weiß eigentlich außer uns und Herdan noch von Black Hyacinth? Keiner. Lass uns mal nachdenken. Wenn die enkephaloide Gruppe stabil ist, ohne die olfaktorische Gruppe, dann... So heißt das nichts Geringeres, als dass wir einen neuen Suchtstoff haben. Von ähnlicher Wirkung wie Heroin, aber von total anderer chemischer Zusammensetzung. Mhm. Diese neuartige Droge unterliegt somit nicht dem Suchtgiftgesetz. Und Nachweismethode gibt es auch keine. Noch nicht. Es ist, soweit es gehen, möglicherweise Millionen von Hand zu Hand. Du willst doch nicht etwa... Ins Drogengeschäft einsteigen? Nein, ich nicht. Wer sonst? Doch nicht Herder. Wer weiß. Seine häufigen Reisen in den Nahen Osten. Die Yacht in Monte Carlo. Du bist verrückt. Man muss den Menschen nicht immer gleich das Beste unterstellen. Wie dem auch sei, im Eimer. Meine Arbeit von 3 Jahren und jede weitere Arbeit daran untersagt. Keine Publikation, keinerlei wissenschaftliche Anerkennung, nichts. Doktorarbeit verstaubend in der Universitätsbibliothek, wie hunderte andere. Kann man nicht mit ihm reden? Mit Herdern? Ja. Hoffnungslos. Aus der Trau mit Black Hyacinth, so oder so. Obwohl. Noch gibt es keine Nachweismethode für die enkephaloide Molekülgruppe. Und wenn sie nicht von uns kommt, wird es sie auch nie geben. Auch weiß bis jetzt kein Mensch, wie sie eigentlich wirkt. Ich werde ein paar Versuche machen an Ratten. Oremus, Deus cui proprium et miseriere semper et parcere, te supplices exoramus pro anima famuli tui Thomas Herdan. Natürlicher Tod durch Herzstillstand, altersbedingt. Quam hodie de hoc seculum. Einige Tage vorher hatte ich mit Herdan beim täglichen 5-Uhr-Tee im Chemischen Institut gesessen, eine Tradition unter uns Wissenschaftlern. An diesem Tag zufälligerweise allein. Die anderen Kollegen waren außer Haus. Herdan wurde zum Telefon gerufen und verließ für etwa 5 Minuten das Besprechungszimmer. Seine noch volle Teetasse stand auf dem Tisch. Non pönas inferni sustineat, sed gaudia eterna possideat. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Vergiss, o Herr, seine Seele nicht für immer, sondern lass die heiligen Engel ihr entgegeneilen und sie zur Heimat des Paradieses geleiten. Die Versuche mit den Ratten waren erfolgreicher verlaufen, als ich erwartet hatte. Die von der olfaktorischen abgetrennte enkephaloide Gruppe von Black Hyacinths wirkte erstaunlicherweise nicht nur betäubend, sondern führte zu schnellem Tod durch Herzstillstand, Anreicherung von Kaliumionen im Blutkreislauf. Und für sie gab es noch keinerlei Nachweismethode. So, lieber Doktor, Sie sind also das Ass, dem die Synthese dieses fantastischen Parfüms gelungen ist. Black Hyacinth. Ja. Meine Gratulation. Diesen Namen wollen Sie bitte vertraulich behandeln, Professor Schaffer, nicht vorläufig wenigstens. Aber natürlich, lieber Doktor. Patentanmeldung, Musterschutz, Markteinführung und so weiter und so weiter. Davon müssen Sie mir nichts erzählen. Aber ich denke, es wird ein großer Erfolg für Sie werden. Nur in einem Punkt muss ich Sie leider enttäuschen. Ich, respektive meine Firma, die Helios Pharma AG, kann Black Hyacinths nicht produzieren. Ach. Nein. Nicht, dass wir dazu nicht in der Lage wären. Wenn wir wollten, könnten wir auch Dynamit herstellen oder was sonst noch. Aber ich will nicht. Wieso? Weder Dynamit noch Parfum. Das hat ganz einfach mit der Produktpalette der Firma zu tun und mit ihrem Image. Wir sind eine angesehene Firma für pharmazeutische Produkte. Ich selber habe Medikamente entwickelt für die Truppenmedizin und die ist ja auch einer der Schwerpunkte unserer Produktion. Die Aufnahme kosmetischer Artikel in unser Programm würde eine Zersplitterung bedeuten, die wir uns weder leisten können noch leisten wollen. Sie verstehen das, Doktor? Ich verstand. Genauer gesagt, ich tat so, als ob ich verstanden hätte. Meine Frau hat mir von Ihnen erzählt. Ach ja? Ja, sie schätzt Sie sehr und ich freue mich, dass Sie ihr beim Sport Gesellschaft leisten. Beim Sport? Sehr gut. Wenn er wüsste, um welche Disziplin es sich handelt. Ich selber halte es in dieser Hinsicht eher mit Winston Churchill. No Sport. Mit Ausnahme des Yachtsports. Aber dabei kann ich ja sitzen. Ich rauche lieber meine Zigarre. Wollen Sie nicht auch eine? Danke. Nein? Im Übrigen, Doktor, die schwarze Hyazinthe Black Hyacinths auf dem angloamerikanischen Markt, ich bin überzeugt, das würde gut laufen. Bieten Sie doch einfach das Patent an. Die Haute Couture reißt sich doch um solche Novitäten. Ich möchte Ihnen einen anderen Vorschlag machen. Wollen Sie nicht bei mir eintreten? In die Helios Pharma AG? Ich könnte Ihnen gute Konditionen anbieten. In unserem Forschungsteam. Hat er das gesagt? Hat er gesagt. Hm. Dabei weiß er doch, dass ich mit dir schlafe. Was? Wie denn das? Na, ich hab's ihm gesagt. Du hast was? Ja, ich weiß nicht, was du willst. Ein einziges Mal im Jahr lüge ich nicht und das ist dir dann auch wieder nicht recht. Ja, aber der gute Professor ist impotent. Ja, der große Guru kriegt ihn einfach nicht mehr hoch. Und dennoch ist er geil wie ein Rudel Affen. Ja, so einer braucht entweder einen Engel oder eine Sklavin. Und weil es Engel nicht gibt, hat er sich eine Sklavin gekauft, die es ihm besorgt. Und außerdem bin ich seine Dekoration, sein Vorzeigeobjekt. Im Yachtclub, auf Partys, beim Minister, wo auch immer er sich präsentieren muss. Hör zu, Melody. Es macht mir keinen Spaß, dass ich mich immer in irgendwelchen Motels wie diesem hier mit dir verkriechen muss. Aber es ist doch schön hier. Die Ruhe, die Landschaft und das Restaurant. Oh, wir werden uns ein exzellentes Dinner kommen lassen. Ich will weder Stille noch Gebirgsluft noch Hummer. Ich will dich. Aber du hasst mich doch. Was willst du denn? Ich dachte, Männern macht sowas im Allgemeinen Spaß. Mit Kaviar und Champagner am Bett. Und außerdem zahle das sowieso alles ich. Okay. Ja, macht Spaß im Allgemeinen. Aber zufällig bist du Melody und ich liebe dich. Und das ist mehr als Spaß, so einfach ist das. Na, dann unternimm doch was. Was soll ich denn unternehmen? Du blockst doch alles ab. Jetzt müsstest du mich nur noch fragen, ob ich dich liebe oder Black Hyacinth, dein Parfum. Und? Meine Antwort, Maurice, ich liebe dich. Übrigens, was sagst du zu dem Angebot meines lieben Mannes? Ich bin doch nicht verrückt. In so eine Pillendreherei. Was kann er mir denn schon zahlen? Ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Ich kann es mir ausrechnen. Vergiss das. Mit Black Hyacinths. Damit ist ein Geschäft zu machen. Das wird den Umsatz verdreifachen und wir alle können daran verdienen. Viel verdienen. Mörderisch viel. Ist dir das klar? Diese Situation muss ein Ende haben. Dieser Zwischenzustand. Ich habe verstanden. Du willst dich von mir trennen. Ich habe nicht im Entferntesten die Absicht, mich von dir zu trennen. Ich liebe dich nämlich. Ist das zu wenig? Oder zu viel? Gott, Liebe. Ich weiß, dass du der Gattung angehörst, die nicht richtig lieben kann. Ich weiß, dass du einer von diesen Romantikern bist, die die Illusion von Liebe für Liebe halten. Die süchtig sind nach romantischen Stunden, in deren Inszenierung du ja ein wahrer Meister bist. Verschwiegene Treffen, Abende bei Kerzenlichten mit süßer Musik. Mit der Wirklichkeit hat das alles nichts zu tun. Schön. Worauf willst du hinaus? Ich werde dich heiraten. Heiraten? Ich habe alles in die Wege geleitet. Das Aufgebot bestellt, den Termin beim Standesamt und in der Kirche festgelegt und die Hochzeitsreise gebucht. Kannst du mir folgen? Ja, total. Deine Antwort? Nicht mit mir. Du möchtest also, dass alles so bleibt, wie es zwischen uns beiden ist? Ja. Na dann hör mal gut zu. Ich habe dir soeben ein Angebot gemacht. Ja und? Ein Angebot von der Art, wie man es nicht ablehnen kann. Habe ich es jetzt mit der Mafia zu tun? Ich weiß nämlich, woran Herdern gestorben ist. Nachdem deine Versuche mit den Ratten so überaus erfolgreich verlaufen sind. Herztod durch Störung des Kaliumstoffwechsels. Und in der Zwischenzeit bin ich nicht spazieren gegangen, sondern habe eine Nachweismethode ausgearbeitet für das, woran Herdern gestorben ist. Kernspinnenresonanz und Gaschromatographie, wenn dir das etwas sagen sollte. Zwei einander ergänzende Methoden. Damit sind allerkleinste Spuren nachweisbar, auch in Ratten, mein Lieber, mit denen du deine Versuche angestellt hast. Was soll das? Willst du mir drohen? Ich drohe dir nicht, ich liebe dich. Alles, was ich möchte, ist, dass du in dem Boot bleibst, in dem wir beide sitzen. Du bist dir doch im Klaren darüber, dass ich dich unschwer in diese Geschichte mit hineinziehen könnte. Als Mitwisserin. Oder besser, Beihelferin. Ach, du bist ja kein Selbstmörder. Und wenn? Bevor ich dich einer anderen lasse, dieser Schlampe, diesem Kolger, dieser geldgierigen Hure. Also überleg dir mein Angebot. Ich hatte mir Christines Angebot überlegt. sehr genau sogar. Unter Betrachtung aller möglichen Konsequenzen wie der von ihr ausgearbeiteten Kernspinresonanz und Gaschromatographie sowie der drohenden Möglichkeiten, die in diesen Worten schlummerten. Und nicht nur das. Die plötzlich aufgetretene Übelgesinntheit Christins, ihre Bereitschaft zur Erpressung und Selbstzerstörung, diese extrem bösartigen Charakterzüge, die ich bisher überhaupt nicht an ihr wahrgenommen hatte, gaben mir zu denken und leiteten meine Entschlüsse. Vedi Napoli e poi muori. Neapel sehen und sterben. Das blaue Meer, der Vesuv, der wolkenlose Himmel und alles blüht ringsumher. War es nicht eine gute Idee von mir, unsere Hochzeitsreise nach Neapel zu machen? Du bist so lieb, Maurice. In letzter Zeit bist du ganz besonders lieb. Alles wird gut, du wirst sehen. Wenn nur einmal Ruhe eingekehrt ist zwischen uns, alles andere wird vergessen sein. Wenn wir unsere eigenen vier Wände haben, unserer gemeinsamen Arbeit nachgehen, ein Baby haben. Oh Gott, ist das schön, Maurice. Vergiss bitte alles Böse, was zwischen uns gesprochen worden ist, ja? Ein wunderbares Leben liegt vor uns. Es war Christins allerbeste Idee gewesen, nach Neapel zu fliegen. Weit weg von daheim mit all den Freunden, Kollegen und Bekannten. Von der Ruhe, die zwischen uns einkehren würde, hatte ich allerdings eine andere Vorstellung als Christine, die in monatelanger Arbeit nichts anderes zu tun wusste, als sich diese bösartige Kernspinresonanz-Gaschromatographie-Geschichte auszudenken. Christine war vollweise und hatte keinerlei Verwandte. Vedi Napoli, Christine. Eines Nachmittags tranken wir auf der Hotelterrasse Tee. Christine verließ für ein paar Augenblicke den Tisch und die Terrasse. Ich wandte den Blick zum fernen Vesuv, dem blauen Wasser und der Blütenpracht der Bougainvillea, die die Terrasse umgab und bis an den Tisch reichte, auf dem noch Christines volle Tasse stand. Oremus, Deus, qui proprium est miserere semper et parcere, te supplices exoramus pro anima famule tui Christin, quam horie de hoc saeculo migrarius isti. Vergiss, o Herr, ihre Seele nicht für immer, sondern lass die heiligen Engel ihr entgegeneilen und sie zur Heimat des Paradieses geleiten. Set jubias eam in sanctis angelis suscipi, et ad patriam paradisi perduci, ut quia in te speravit et credidit, non tönas inferni sustineat, sed gaudia eterna possidiat, per Christum Domino nostrum. Amen. Die neapolitanischen Behörden hatten keinerlei Schwierigkeiten gemacht. Bei der Obduktion wurde ein angeborener Herzklappenfehler diagnostiziert und der amtliche Totenschein ausgestellt. Man muss als Mensch eben auch einmal Glück haben in diesem Leben. Christines sterbliche Hülle fand ihre stille Beisetzung in geweihter Erde, was natürlich alles in allem eine Kleinigkeit kostete. Aber da sie etwas angespart hatte im Hinblick auf das eheliche Heim, dem sie mit aller Macht zustrebte, gelangte ich als ihr rechtmäßiger Witwer in den Genuss eines kleinen Erbes, das mehr als nur die entstandenen Kosten deckte. Because the world is round, it turns me on. Gibt es irgendetwas Gutes auf dieser Welt? Das fragst du ausgerechnet einen so schlechten Menschen wie mich. Es gibt etwas Gutes, Melody, dich nämlich. Danke. Auch wenn du sonst von Grund auf schlecht bist. Aber das weißt du ja selbst am besten. Für mich bist du das einzig Gute, für das es sich lohnen würde, alles Schlechte zu tun. Ich liebe dich nämlich. Aber das weißt du ja auch schon. Na, dann tu es doch. Was? Dieses alles Schlechte. Ja, du wunderst dich vielleicht, aber ich liebe dich auch. Dieser von Grund auf schlechten Person geht diese andere ebenfalls von Grund auf schlechte Person namens Maurice nicht mehr aus dem Kopf. Und wenn man immerzu an einen Menschen denken muss, Tag aus, Tag ein, stündlich, bei jedem Herzschlag. Sag mal, ist das dein Ernst? Natürlich ist das mein Ernst. Die Situation muss endlich ein Ende haben. Es war ungeschickt von dir, Richard abblitzen zu lassen. Ich meine die Stelle, die er dir angeboten hat. Du hättest wenigstens im Gespräch mit ihm bleiben können. Vielleicht könntest du dir das nochmal überlegen. Und ich könnte bei ihm vorfühlen, dass noch nicht aller Tage Abend sei und so weiter. Vielleicht sollte ich dich zum Tee einladen. Er würde sich sicherlich freuen. Er spricht gut von dir als Wissenschaftler. Hast du diese Christine nicht auch zum Tee eingeladen? Christine? Wie kommst du denn darauf? Was weißt du von Christine? Oh, nichts. Nur, dass es sie gegeben hat und jetzt nicht mehr gibt. Ach, lass uns von etwas anderem reden. Von deiner Zukunft. Nicht von unserer Zukunft? Unsere bzw. meine Zukunft begann, als ich bei Schaffernichts eingeladen war. Möchtest du noch Tee, Richard? Oh ja, danke. Der Doktor auch. Der Tee riecht gut. Ja, in Düften kennen Sie sich ja aus. Wir sind also übereingekommen, dass Sie für uns als freier Konsulent zur Verfügung stehen. Daneben können Sie gut an Ihrer Habilitation arbeiten. Und was Ihr Salär betrifft, ich denke, die Helios AG wird da nicht kleinlich sein. Okay? Schön. Wunderbar. So, und nun lassen Sie uns von was anderem reden. Richard, es ist 5:10. Ich sollte dich erinnern. Cochrane, oh. Du wolltest ihn doch anrufen. Ach ja. Entschuldigen Sie mich bitte. Einen Moment, ja? Der Professor verließ den Salon, um mit diesem Cochrane zu telefonieren. Seine volle Teetasse stand auf dem Tisch. Melody war ebenfalls nach draußen gegangen. Cochrane war nicht da. Wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest von etwas anderem reden. Ach ja, von etwas ganz, ganz anderem. Ich möchte... Ja? Ich möchte kommende Saison einen Segelturn machen mit unserer Yacht Scampi 5. Nizza, Sardinien, Sizilien, Malta. Einen kräftigen jungen Mann wie Sie könnte meine Crew gut vertragen. Melody ist natürlich auch mit von der Partie. Was meinen Sie? Haben Sie dafür Zeit genug? Ja, ich denke schon. Das lässt sich machen. Aha. Ich bin selbst Segler, Regattasegler. Ein Hochseeturn würde mich durchaus reizen. Na also, Melody, hörst du? Ein neues Crewmitglied. Ein neues Crewmitglied. Ein erfreulicher Gedanke. Nicht nur Ihren Kopf an unserem Werk mitwirken zu wissen. Und jetzt auch als ein durchaus erfreulicher Gedanke. Das waren des Professors letzte Worte. Ich finde, es ist einfach schön, wenn eines Menschen letzte Worte von einem erfreulichen Gedanken begleitet werden. Nach angemessener Trauerzeit durfte ich Melody zum Traualtar sowie die Geschäfte der Helios AG weiterführen. In meinem Sinne. Liebe Mitarbeiter, ich spreche heute zum ersten Mal in einer Betriebsversammlung zu Ihnen. Eine Zeit harter Arbeit liegt hinter uns und man soll ja nicht reden, wenn man zu arbeiten hat. Jetzt, da der Erfolg sich eingestellt hat, können wir Bilanz ziehen. Ein Erfolg, an dem Sie alle beteiligt waren. Mit Ihrem persönlichen Einsatz, Ihrem Fleiß, Ihrem Wissen, Ihrem Können und so weiter. Es gab Zeiten, da hatte unser Arbeitstag 24 Stunden und wenn das nicht reichte, nahmen wir noch die Nacht dazu. In dieser Zeit haben wir der Helios Pharma AG ein zweites Standbein verschafft. Nämlich die Helios Kosmetik AG. Dieser Zweig des Unternehmens ruht auf einer breiten kosmetischen Produktpalette. Da gibt es einmal unser beliebtes Rasierwasser, das Deo-Spray für Damen und Herren, die verschiedenen Seifenarten, Shampoos und Intimkosmetika, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Und dann ist da natürlich, last but not least, unser Spitzenreiter. Das Parfüm der absoluten Weltklasse. Unsere schwarze Hyazinthe, Black Hyacinths. Eine Unternehmensleitung, meine Damen und Herren, ist eher bestrebt, den finanziellen Erfolg einer Firma herunterzurechnen und herunterzureden, denn das Finanzamt hört ja immer zu. Ich nehme mir die Freiheit, von dieser Praxis wenigstens heute mal keinen Gebrauch zu machen und gebe freimütig zu, Black Hyacinths Black Hyacinths boomt und mit ihr die Helios Kosmetik AG. Und last but not least, weil wir ja eine Familie sind, auch die Helios Pharma. Das ist auch Ihr Erfolg, liebe Mitarbeiter. Und deshalb wird dieses Jahr die Weihnachtsgratifikation von bisher einem Monatsgehalt auf 3 Monatsgehälter erhöht. Erhöht, so. Nochmals, jetzt mehr privat. Meinen herzlichsten Glückwunsch, lieber Dr. Giron. Sie sind der jüngste Verdienstkreuzträger, den es je in unserem Land gegeben hat. Hut ab. Aber übertreiben Sie es nicht mit den Preisen. Keine Sorge, Herr Minister. Für Seife gibt es keine Nobelpreise. Was ich noch sagen wollte, na, vorerst einmal Prost. Auf Ihr Wohl. Rotarier sind Sie ja schon. Ich selber bin beim Lions Club. Möchte Sie aber natürlich nicht abwerben. Das wäre unfair. Aber da gibt es ja noch andere Gelegenheiten, wo man unter sich ist. Zum Beispiel den Union Yacht Club. Sehr elitär. Sehr exklusiv. Ich bin dort im Vorstand. Sie lernen da eine Menge interessanter Leute kennen. Was halten Sie davon? Viel, Herr Minister. Ausgesprochen viel. An sich. Einzige bange Frage, muss ich da an die kalten nördlichen Gewässer unseres Vaterlandes? Keine Rede. Wir unterhalten eine Abteilung in Nizza. Ich selbst bin dort zugange. Na? Was sagt der Arzt? Nichts. Nichts Gescheites jedenfalls, wie Ärzte meistens. Wie soll er auch, wenn du ihm nicht die Wahrheit sagst? Na, soll ich das denn? Nein, es würde Unruhe geben. Noch mehr Unruhe. Man hört dies und jenes. Über Black Hyacinth? Leider. Ähnliche Fälle wie den deinen gibt es da und dort im Land. Weil manche Menschen leider maßlos sind. Der irrsinnige Erfolg von Black Hyacinth beruhte natürlich auf Suchtwirkung. Das war mir von Anfang an klar und Grundlage meiner Geschäftspolitik. Melody litt seit einiger Zeit an Lähmungserscheinungen. Sie kamen, verschwanden wieder, kamen, wurden stärker. Äußerlich verfiel sie zusehends. Mir war klar, dass das die Wirkung der enkephaloiden Black Hyacinths Basis war und dass wir Black Hyacinths in seiner eigentlichen Zusammensetzung demnächst aus dem Handel nehmen und stillschweigend durch einen ähnlichen, aber harmlosen Geruchsstoff ersetzen mussten. Das große Geschäft hatten wir ohne dies schon gemacht. Gibt es wieder Austern? Mittlerweile habe ich auch schon den Dreh raus mit dem Öffnen. Ich mag Austern. Im Pensionat gab es die natürlich nicht. Christine war trotz gezeigter Krallen Hausbacken gewesen, was auch nicht ohne Reiz war. Melody war betörend. Lilly war einfach lieb. Ich war im Pensionat. Peak fein. Bei Klosterschwestern. Und sündteuer. Meine Eltern waren fromm und hatten Geld. Aber von der Frömmigkeit ist bei mir wenig übrig geblieben. Und vom Geld überhaupt nichts. C'est la vie. Eigentlich bin ich ja verheiratet. Aber das weißt du ja eh aus meiner Personalakte. Wir haben ein Reihenhaus, einen Wohnwagen, ein Schlauchboot mit Außenborder und im Winter Snowboards. Lilly war das heiterste, unkomplizierteste Wesen, das mir je begegnet war. Von unbesiegbar naivem Humor. Wenn er merkt, dass ich mit dir schlafe, dann schmeißt er mich raus. Möchte ich eigentlich auch wieder nicht. Und du mit deiner schönen Melodie? Bist ja auch kein Rettungsanker. Das ist das magische Labyrinth des Daseins. Wo habe ich denn das jetzt gelesen? Aber schön ist es trotzdem. Was ist mit dieser Lilly? Lilly, was weißt du denn schon wieder von einer Lilly? Ich weiß es eben also. Gott im Himmel, was soll schon sein? Ich hab sie ja ein paar Ich liege hier todkrank und du vögelst andere Weiber, dass wir beide wenig Gutes an uns haben, das weiß ich. Ich hätte aber nie im Leben geglaubt, dass du so ein Schweinehund bist. Melody, ich bitte dich, bleib auf dem Teppich. Du solltest dich beruhigen. Riech mal wieder an der schwarzen Hyazinthe. Das wird deine Stimmung aufhellen. Aber nur riechen. Und nur einmal. Aufhellen, ja, aufhellen. Krank hat es mich gemacht, todkrank. Und du bist schuld daran, du und dein fürchterliches Black Hyacinth. Die Maßlosigkeit ist deine stärkste Charakterseite. Und heute bist du ein Wrack. Nicht wiederzuerkennen. Ich fahre heute noch über Land. Was heißt das, über Land? Die Rotarier treffen sich in so einer Fünf-Sterne-Angelegenheit. Ich bin immerhin ihr Präsident. Ich kann sie nicht einfach sitzen lassen. Wenn ich zu viel getrunken habe, nehme ich mir anschließend ein Zimmer. Du könntest dir auch ein Taxi nehmen. Ich habe gesagt, ich nehme mir ein Zimmer. Dann geh! Melody war nicht wiederzuerkennen. Ihre einstige Schönheit, ihr unwiderstehlicher Charme, der mich alles andere hatte vergessen lassen, hatte sich in ein gespenstisches Negativbild verkehrt. Was mich jetzt hasserfüllt anblickte, war ein von gelblicher Haut überzogener Schädel. Die einst strahlenden Augen, die mich derart fasziniert hatten, lagen erloschen in tiefen Höhlen, erloschen wie meine Leidenschaft zur Melody, die mich jahrelang restlos beherrscht hatte. Erloschen. Eine Erkenntnis, die sich wie eine eisige Klaue in mein Herz krallte. Das Chaos des Daseins war in eine entsetzenerregende Phase getreten. Melody! Oh Gott! Melody! Dr. Schönbauer, kommen Sie sofort. Meiner Frau ist etwas zugestoßen. Hohes Gericht, meine Damen und Herren Geschworenen. Sehen Sie sich diesen Mann an, der vor Ihnen auf der Anklagebank sitzt. Zugegeben, ein Mann von blendender Erscheinung, von hoher Intelligenz, ausgestattet mit einer umfassenden und profunden akademischen Bildung. Und doch ein Mörder, wie ihn die Staatsanwaltschaft im Verlauf dieses Prozesses bewiesen hat. Ich möchte Sie an die Aussage der Haushälterin Frau Rosemarie Adler erinnern. Frau Melanie Giron ist seit Tagen bettlägerig gewesen. Wie würden Sie bettlägerig definieren? Konnte Frau Giron das Bett überhaupt nicht verlassen? Manchmal ging sie selbst zur Toilette. Dann wieder, naja, musste ich ihr, Sie verstehen schon, im Bett. Und an diesem 25. November? Da ging es wieder nicht. Sie wohnen nicht im Haus, Giron? Nein. Wann verließen Sie das Haus? So gegen fünf. Entsprach das der Regel? Eigentlich ging ich sonst immer später. An diesem Tag sagte der Herr Doktor zu mir, ich könnte schon gehen. Haben Sie an diesem Tag etwas Außergewöhnliches beobachtet? Es hat ja in der letzten Zeit immer Streit gegeben zwischen Herrn und Frau Giron. Und an diesem Tag? Da war es besonders heftig. Ach, kam es mir vor. Haben Sie gehört, worum es da ging? Ich habe da etwas gehört von diesem Club. Rotary oder so. Wo der Herr Doktor Präsident ist. Diese schwere Auseinandersetzung, so hat der Angeklagte ausgesagt, habe seine Frau Melanie letztlich zum Selbstmord getrieben. Bereits in geistiger Verwirrung wegen des ständigen Genusses besagter Droge. Zum Selbstmord. Obwohl Frau Giron ihres Zustandes wegen nicht in der Lage gewesen wäre, sich das Gift aus dem Privatlabor des Doktors zu verschaffen. Aber wo war Herr Doktor Giron in dieser Nacht? Die Sitzung des Rotary-Clubs fand an diesem Abend ohne den Präsidenten statt. Wo war Giron dann? In seinem Bootshaus, wie er sagte? Zu welchem Zweck aber? Zu welchem Zweck begibt man sich an einem kalten und nebligen 25. November an den See? verbringt in diesem Bootshaus die ganze Nacht bis zum Morgen. Allein? In Gesellschaft einer zweiten Person? Aber zu einer etwaigen zweiten Person wollte der Angeklagte keine Aussage machen. Immerhin war ja zu allen Zeiten ein Rest von Ehrenmann in mir vorhanden. Ich wollte einfach die Ehe dieses süßen Mädels nicht zerstören. Andererseits wollte ich diesem süßen Mädel auch nicht für den Rest meines Lebens dankbar sein müssen. An eine Verurteilung konnte ich einfach nicht glauben. War es denn möglich, dass der einzige Mord, den ich nicht begangen hatte, mich hinter Gitter bringen sollte? Nee. Da schwieg Herr Dr. Giron. Und es gab niemanden, der dieses Alibi hätte bestätigen können. Die Wahrheit, hohes Gericht, meine Damen und Herren Geschworenen, ist: Der Angeklagte hat seine Frau, seine ihn abgöttisch liebende Frau Melanie Giron, in jener Nacht vom 25. auf den 26. November kaltblütig ermordet. Kaltblütig ermordet durch Anwendung desjenigen Giftes, welches das Parfüm Black Hyacinth in Wirklichkeit ist. Dann kam der Versuch der Verteidigung, den angeblichen Selbstmord von Frau Melanie Giron zu erklären bzw. unter Beweis zu stellen. Ich möchte dem Gericht jetzt die Wirkung des Duftstoffes Black Hyacinth vorführen, indem ich eine Dosis davon versprühe. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Geschworenen, Sie riechen den intensiven Duft dieses Parfüms. Sie werden erkennen, dass es völlig unmöglich ist, einer Person gegen ihren Willen eine Dosis dieses in höherer Konzentration giftig wirkenden Stoffes zu verabreichen. Gegen ihren Willen, also in mörderischer Absicht. Die Wahrheit ist, Frau Giron hat, vermutlich bereits in geistiger Verwirrung, einen ganzen Flakon Black Hyacinths einfach ausgetrunken. Der leere Flakon ist ja auch tatsächlich auf ihrem Nachttisch gefunden worden. Der Einwand der Verteidigung, die Duftwirkung des Giftes betreffend, mit dem Frau Giron ermordet wurde, ist nicht stichhaltig. Denn Frau Giron ist nicht mit dem Parfüm ermordet worden, sondern mit der geruch- und geschmacklosen chemischen Basis dieses Stoffes, die allein die toxische Wirkung ausübt. Den im Haus verbreiteten Geruch nach der schwarzen Hyazinthe hat Giron im Nachhinein verursacht, durch Versprühen des Parfüms, so wie der Herr Verteidiger es hier im Gerichtssaal demonstriert hat. Kaltblütig hat Giron seine Frau Melanie ermordet, weil er der kranken und äußerlich verfallenen Frau überdrüssig geworden war. Kaltblütig ermordet, weil er sich als erbberechtigter Gatte damit in den Besitz ihres Vermögens setzen zu können glaubte. Ich beantrage für Dr. Maurice Giron die Höchststrafe. Lebenslangen Freiheitsentzug. Der Richter forderte jetzt die Verteidigung zum Plädoyer auf. Davon kann im Augenblick nicht die Rede sein. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Geschworenen, das Verfahren steht im Begriffe, eine unerwartete Wendung zu nehmen. Eine völlig neue Situation ist eingetreten. Ich beantrage, zur Beweisaufnahme zurückzukehren und Frau Eveline Müller in den Zeugenstand zu rufen. Lilly? Meine Freundin Lilly, die ich bisher nicht im Gerichtssaal wahrgenommen hatte. Lilly, die bisher nicht in Erscheinung getreten war, die bisher geschwiegen hatte. Frau Müller, Sie sind jetzt vereidigt und verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja. Ich kann jetzt nicht länger schweigen. Ich weiß, dass meine Aussage das Ende meiner Ehe bedeutet. Aber ich kann nicht einfach zusehen, wie Maurice verurteilt wird. Unschuldig verurteilt. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist: Herr Dr. Giron und ich haben die ganze Nacht vom 25. zum 26. November im Bootshaus am See verbracht. So wahr mir Gott helfe. Und wie gelangten Sie zu dem Bootshaus? Sind Sie etwa zu Fuß gegangen? 30 Kilometer? Ich habe Maurice mit meinem eigenen Wagen abgeholt und wieder zurückgebracht. Er hatte das so gewollt. Und wir waren sehr glücklich. So glücklich wie jetzt, Maurice. Nein, das stimmt ja nicht. Jetzt bin ich glücklicher, viel glücklicher. Maurice? Mhm. Ich habe mich entschieden. Diese Nacht im Bootshaus hat mein Leben verändert. Und deines. Ich verlasse Leopold. Und ich habe nur noch dich. Oh ja, mein Liebling. Ja. Der große Schwurgerichtssaal hatte sich geleert bis auf einige Menschengruppen, die offensichtlich die überraschende Wendung meines Prozesses besprachen. Eigentlich hätte es in diesem Augenblick keinen glücklicheren Menschen geben sollen als mich. Aber konnte ich Geschmack daran finden, ein Leben in liebevoller Zuwendung und braver ehelicher Treue mit diesem kleinen naiven Labormäuschen Lilly zu verbringen? Jetzt, wo ich frei war und Eigentümer eines riesigen Vermögens, eines mörderisch riesigen Vermögens, wie Melody gesagt hätte. Maurice, weißt du was? Jetzt kaufen wir die Yacht, die wir in der Ausstellung gesehen haben. Wir werden glücklich sein. Glücklich sein? Der Staatsanwalt war in den Verhandlungssaal zurückgekehrt und hatte sich uns unbemerkt genähert. Offensichtlich hatte er Lillys letzte Worte gehört. Er hielt ein Papier in der Hand. Glücklich? Da sollten Sie sich nicht so sicher sein, gnädige Frau. Wie meinen Sie das? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Was wollen Sie denn noch? Die Sache ist doch gelaufen und entschieden. Maurice ist erwiesenermaßen unschuldig. Maurice ist freigesprochen. In diesem Fall ja. Was? In diesem einen Fall. Herr Dr. Giron? Ja? Es kommt mir so vor, als habe Ihre kranke Gattin Melanie mit ihrem Freitod Rache geübt. Für das, was Sie ihr an Leid zugefügt haben. Eine vernichtende Art von Rache. Mir ist soeben auf dem Amtswege ein Papier zugegangen. Kein erfreuliches Papier, Dr. Giron? Wussten Sie, dass Ihre verstorbene Frau Christine die Nachweismethode für das von Ihnen synthetisierte Isopropan-Parabutyl-Hexabenzol-2,3-Sulfonamid-Phenolester im American Journal of Chemistry veröffentlicht hat? Offenbar ohne Ihr Wissen. Aufgrund der Todesursache Ihrer Ehegattin Melanie Giron hat die Staatsanwaltschaft Verdacht geschöpft und die Exhumierung und forensische Untersuchung dreier Leichen veranlasst. Sie wissen, um welche Leichen es sich handelt. Die Analysen waren in allen drei Fällen positiv. Und Sie wissen, was das bedeutet. Sie waren neben Ihrer verstorbenen Frau Christine der einzige Mensch, der zu den drei Todeszeitpunkten Kenntnis haben konnte von der toxischen Wirkung des von Ihnen synthetisierten Suchtgiftes, dem Sie einen so brillanten Namen verliehen haben. Black Hyacinth. Schwarze Hyazinthe. Kriminalhörspiel von Friedrich Bestenreiner. Mit Tilmar Kuhn als Maurice. In weiteren Rollen Christiane von Pöllnitz, Antje von der Ahe, Liv-Juliane Barin, Max Volkert-Martens, Jürgen Thormann, Gerd Warmelin, Michael Hahnemann, Helga Lehner, Jochen Erklicker, Herbert Agornik, Helmut Ahner. Ton Thomas Monajan. Schnitt Sabine Winkler. Regieassistenz Beate Meyer. Regie Rainer Klute. Produktion Deutschlandradio Berlin 2000.